Alter, was hat Jada gemacht? Die haben hier zwei Abend gemacht, so viel Probleme auf einmal. Jay, Alter. Jay hat die voll geholt, bestimmt, Alter. Mit seinen Problemen, ey. Mit so viel Problemen kommen die gar nicht klar, ey. So viele Probleme können die gar nicht verarbeiten, glaube ich. Von so einem Libanesen, ey. So. Oberbootsmann Menge, FPZ Neubrandenburg, guten Tag. Schönen guten Tag, wo bin ich denn da gelandet jetzt? In Neubrandenburg, Familienbetreuungszentrum. Familienbetreuung? Ja. Also, es wird nicht über Probleme da geredet, oder? Doch, kann man auch. Also, Probleme, die den Einsatz betreffen, Fragen. Wie, Probleme jetzt in der Familie? Ja, auch. Also, die aber schwerwiegend wochentags, wenn das richtige Personal da ist. Ach so, und jetzt nicht, oder wie? Ja, wie kann ich denn weiterhelfen? Ja, ich wollte ein bisschen reden. Ja, klar, kein Problem. Ja, und zwar, es geht darum, es geht um meine Schwester, die ist 13 Jahre alt. Ja. Und ich habe auch einen Bruder, der ist 17. Mhm. So, und ich habe jetzt ein Problem, und zwar, wir wohnen in einem Haus, und meine Eltern müssen sehr viel arbeiten. Ja. So, und wir wohnen in Schleswig-Holstein, nur zur Information. Und mein Name ist Matthias. Mhm. So, und es geht darum, und zwar, ich wohne ganz oben im Haus und ich habe hier mein Zimmer. So, ja, und das Problem ist, meine Schwester, die versteht sich ganz gut mit meinem Bruder auf jeden Fall. Mhm. So, und die verstehen sich irgendwie zu gut, finde ich. Und das Problem ist, sie ist immer bei ihm und sie kommt auch manchmal nackt raus und so von ihm, aber ich denke mir da nichts bei. Mhm. Und das macht mich ganz schön fertig. Ich meine, wenn da jetzt wirklich, wenn ich mal ganz grob sagen könnte, Inzucht im Spiel ist, dann wäre das doch ganz schön heftig. Ja, das ist richtig. Aber ja, und was kann ich denn dagegen machen? Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das. Und wir sind ja Moslems, muss ich ja sagen. Also ich bin, also meine Mama ist zwar deutsch, aber mein Vater ist zum Beispiel Ausländer, wissen Sie? Mhm. So, und das ist das Problem. Und wie, ich kann nicht mit meinem Vater, der bringt ihn um. Der bringt die beiden um. Wir sind Afghane. Also, beziehungsweise, also ich bin auch selber Ausländer eigentlich, aber ich habe einen deutschen Namen halt, ja. Weil das meine Mama so wollte. Und der bringt die beiden einfach um, das ist kein Spruch. Ja, haben Sie denn schon mal mit den beiden gesprochen? Oder mit einem von beiden? Ja, mit meiner Schwester zum Beispiel, aber die will davon nichts wissen. Hm. Ja, das ist echt mal eine heftige Angelegenheit. Und wenn ich das meinem Vater sage, der schickt die beiden nach Afghanistan, der lässt die hier, wie soll ich sagen, kidnappen schon, ja. Weil der ist echt mal ein richtig stolzer Moslem und sowas, das geht einfach auf die Familienehre. Ja. Und wissen Sie, ich bin auch noch der Älteste, 20 Jahre alt, ja. Mhm. Und ich schwör's euch, die werden da geköpft und sie werden da wirklich geköpft. Und wir wohnen da auch wirklich auf dem tiefsten Dorf, wo sowas passiert, also so Geköpfung und so. Ja. Ja. Mhm. Und wissen Sie, ey, das ist so ein Scheiß. Sie wissen gar nicht, ich kann beiden nicht mehr in die Augen gucken. Ja, weil halt die Gedanken im Hintergrund sind, richtig? Ja, genau. Ich möchte das schon sagen, damit das endlich aufhört, die Scheiße und so, aber das wird die ganze Familie in Arsch machen. Ja. Wissen Sie, wir sind sehr oft in Afghanistan. Da sind wir sehr oft. Und natürlich, meine Schwester muss da natürlich auch Kopftuch tragen und so. Hm. Und ja, und das ist zu heftig und das ist genauso, als wenn das, wir sind da so oft, dass das schon fast unsere Nachbarn sind. Ja. Wissen Sie, also, dass sie gleich nebenan, so oft sind wir nämlich da und der macht die kaputt, die ganze Familie macht die kaputt, wenn wir da einmal hingefahren werden, vielleicht, ich weiß ja nicht, wie mein Vater drauf ist und auf einmal sind wir da und auf einmal alle wissen das, dann wird da vor der ganzen Familie geköpft, vor der Ehre. So. Ja, und das Problem ist, mein Bruder hat auch eigentlich noch eine Freundin. Ach so. Ja. Und zu meinem Bruder das auch schon gesagt, ich habe den auch hier durchs ganze Haus geschlagen, aber nicht ganz dicht ist. Hm. Ich habe alles schon gemacht, ja. Was sagt er dazu? Ja, der sagt dazu, der weiß auch selber nicht, was er sagen soll. Hm. Der tut so, als wenn gar nichts wäre. Ja, was soll ich dazu? Ja. Jetzt in dem Sinne sagen. Ja, ich sag's Ihnen, das ist eine heikle Geschichte. Und ich glaube auch, dass irgendwann das rauskommt von den beiden aus. Ja. Und das ist auch noch das Problem. Weil wenn mein Vater das weiß, dann glaube ich, wird Blut vergießen. Wird wissen denn das, die beiden? Ich meine, wenn der Vater... Die wissen das. Die wissen das, glauben Sie. Und mein Vater... wenn mein Vater was sagt, dann ist das gesetzt. Ja. Wenn mein Vater... bei uns ist das so, wenn mein Vater irgendwas zu jemandem sagt, egal ob das falsch ist oder richtig ist, du musst es tun. Du musst. Ja. Du musst einfach. Verstehen Sie? Mein Vater, der ist zum Beispiel auch richtig dafür, für hier... für Taliban und so. Verstehen Sie? So stolz ist der. Ja. Und so richtig... Er ist selber schon fast ein Märtyrer, sag ich mal. Ja. Ja. So. Und wenn die jetzt zum Beispiel meine Schwester schwanger wird, was passiert dann? Ja, dann bricht natürlich für ihn eine Welt zusammen und die Hölle aus, ne, für die beiden. Ja, glauben Sie mir, wenn mein Vater hier durchdreht und glauben Sie mir, der hat da seine... Da kann keiner was machen, der jagt uns alle in die Luft. Ja. Der jagt uns alle in die Luft. Wenn das hier zwischen diesen Wänden hier rauskommt, dann jagt er das ganze Haus in die Luft. Damit das niemals rauskommt. Weil er sich dann halt in seiner... Ehre gekränkt fühlt, genau. Gekränkt fühlt. Ja. Ne? Von der eigenen Familie. Ja. Ich warte nur noch, bis mein Bruder, also der ist ja 16, wie sagte. Ja. Und wenn der 18 ist, dann den schmeiß ich raus, den werde ich irgendwo unterbringen, der muss hier weg. Hm. Das kann nicht weitergehen. Dass er quasi nicht drunter leidet mit. Der Penner, der leidet unter einen Scheiß leidet der. Der macht hier einfach so einen Dreck, das kann nicht angehen. Vielleicht ist es der, dass er so einen Dreck macht, der falsche Umgang, also sprich die falschen Freunde, die er vielleicht hat. Nee, das glaube ich nicht. Der Typ hat fast keine Freunde, der sitzt nur vorm Computer. Oh. Der stopft alles in sich rein. Der ist auch total fett und so. Hm. Wissen Sie, und der stopft alles in sich rein, der geht vielleicht einmal im Monat oder so duschen und sitzt in seinem Loch da drinne. Und meine Schwester ist zum Beispiel voll die Gutaussehende. Ja. Wissen Sie? Hm. Ja. Kann nicht angehen. Verstehe ich das aber natürlich auch nicht von ihrer Seite her, ne? Nee, verstehe ich auch nicht. Er ist voll der abartige Kerl. Hat sie denn da keine, sag ich mal, anderen Freunde oder was? Nee, die hat keine anderen Freunde. Die ist eigentlich voll das gebildete Mädchen und so. Ja. Und er ist voll der Abgefuckte. Hm. Ehrlich, das ist kein Spruch. Wenn Sie das sehen, Sie müssen in sein Zimmer gehen, das riechen Sie draußen. Hm. Ja, das ist kein Spruch. Ja, ich glaube. Der Typ, der kriegt sich nicht mehr hin. Der musste auch schon zur Therapie und so, damit er von seinem Computer ein bisschen wegkommt. Der spielt da die ganze Zeit Counter-Strike und ja. Diese ganzen Spiele. Und spielt in die Nacht hinein, wa? Ja, und seine Pornosammlung, das und die ekligsten Dinge hat er da drauf. Richtig eklige, das ist nicht mehr menschlich. Ja. Der Typ, der hat da alles Mögliche an Pornos und ja, an Urinieren und so einen ekligen Kram. Mhm. Das ist schon heftig, ehrlich. Aber der schließt sich da einfach so ein, ehrlich. Bitte? Der schließt sich da in sein Zimmer einfach nur ein, das ist zu heftig. Ja. Ja, ich weiß, Sie können mir da auch nicht weiterhelfen oder so, aber... Ich kann jetzt das mir natürlich anhören und vielleicht das eine oder andere... Was würden Sie mir denn vorschlagen? Soll ich zu meinem Vater gehen und ihm das sagen? Nee. Nicht? Also ich... Ja, ich würde das nicht... Ich persönlich würde es nicht riskieren wollen. Nee, das würde ich auch nicht. Ne, die Auswirkungen. Ja. Aber ist natürlich auch eine verzwickte Situation, sprich, wenn man mit der Schwester bzw. dem Bruder schon gesprochen hat und da ändert sich trotzdem nichts. Nee, obwohl aber... Obwohl sie der Gefahr sich bewusst sind. Ja. Und Muttern, was sagt die dazu, oder? Die weiß das auch nicht. Um Gottes Willen, wenn die das weiß, dann fühlt sie sich dazu verpflichtet, meinem Vater das zu sagen. Ja. Und sie würde für meinen Vater sterben. Ja, Ne? Verstehe ich. Also kann ich ja. Mir ungefähr so vorstellen, sagen wir so. Also ich weiß es ja nicht, ob die da was tun oder so. Verstehen Sie? Ja. Da ist halt die Angst da, ne? Ja, wenn die das tun, dann steht das Haus hier nicht mehr. Und das steht hier dann wirklich nicht mehr. Ja. Und da geht hier alles drauf. Und da gibt. Und erst wird mein Vater sich um den Umgang von uns kümmern, weil er denkt, er hat versagt einfach. Hm. Und der Umgang wird dann auch noch irgendwas passieren. Keine Ahnung. Ja. Ne? Na gut. Verzwickte Situation. Ja. Aber ich glaube, ich rufe nochmal in der Woche mit hier bei Ihnen an. Oder eine andere Stelle, weil diese Service-Hotline, sag ich mal, ja? Die ist normalerweise für Angehörige der Bundeswehr geschaltet. Ja. Für Bundeswehr? Richtig, ja. Ach so. Ja. und betrifft für Familien zum Beispiel, wo der Junge oder der Vater da im Auslandseinsatz ist. Und gestorben ist. Nee, nicht mal der Extremfall, da wollen wir ja gar nicht. Nee. Und die haben Fragen zum Beispiel, wann er zurückkommt oder wie es ihm denn da unten geht. Und dafür ist diese Hotline normalerweise geschaltet. Ja, okay, alles klar. Okay. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, in Schleswig-Holstein, da gibt es bestimmt auch, sag ich mal, Servicetelefone, wo man speziell mit solchen Problemen. Okay, ja, ich habe hier noch ein paar Nummern, aber. Ja, da am besten mal probieren. Aber, kleinen Moment mal, mein Vater kommt gleich. Moment. Kleinen Moment. Hey, was machst du hier? Was ist hier los? Mit wem telefonierst du hier? Mit niemandem, Mann. Ich telefoniere nur mit Kollegen. Hör auf damit. Siehst du, das Telefon runterkommt, okay? Ich will, dass sie sofort uns sind. Ja, okay. Aber lass mich mal kurz alleine, ich komme gleich runter, okay? Okay. Ja. Ist auch schon wieder ziemlich heftig drauf, mein Vater gerade, aber. Ich hab schon so ein bisschen das gehört. Achso, ja. Muss ein bisschen aufpassen. Ja, mit wem telefonieren? Ja, genau. Na gut, ich bedanke mich. Ich rufe mal bei den anderen Nummern nochmal an, ja? Probieren, da ist bestimmt was Richtiges noch bei, die speziell so mit solchen Problemen. Okay. Ja, okay. Umgehen können. Okay, alles klar. Vielen Dank dann, ne? Ah, nicht für. Okay. Okay, viel Glück. Danke. Bitte. Tschüss. Tschüss.